Mit befremdem und ungläubigem Lächeln nimmt der wackere Deutsche diese Prophezeiung entgegen. Wie aber erstaunt er, da wirklich zur angegebenen Zeit und am angegebenen Orte ein Jüngling mit einer Melone steht, genau wie es vorhergekündet war. Und da der Herzog nun erschüttert ob dieses seltsamen Eintreffens auf den Jüngling zugeht, die gebotene Frage stellt und nun wirklich von dem wie aus Träumen Erwachenden das prophezeite Ja zu hören bekommt, da ist er überwältigt von all dem Wunderbaren und durchdrungen davon, in diesem Jüngling einen ihm von höheren Mächten zugedachten Freund und Helfer fürs kommende Leben gefunden zu haben. Dieses Beispiel ist deshalb so vorzüglich, weil es einfach und übersichtlich darzeigt, wie sehr ein ausgedachtes Geschehen, wenn es mit dem nötigen Hokuspokus von Geheimnis und Prophezeiung umhüllt ist, auch kluge Menschen zu umstricken vermag, sofern sie in das wohl vorbereitete und ausgeklügelte des ganzen Vorganges nicht den geringsten Einblick haben und ihre Glaubensseligkeit den Eingeweihten goldene Brücken baut. Die Sehnsucht und der Wunsch, von dem es so oft heißt, dass er der Vater des Gedankens sei, wird hier, wo er in ein überirdisches emporlangt, weit häufiger zum Vater der Gedankenlosigkeit. Welche Gedankenlosigkeit sich unsere altbekannten Schawrussen auch auf diesem in ihnen scheinbar so ferne liegenden Gebiet aufs prächtigste zunutze zu machen seit jeher gewusst haben. Der Verfasser spricht hier aus eigenstem Erlebnisse und ist nicht auf eine dürre Aufzählung derartiger Zusammenhänge angewiesen. Denn seitdem er seine Zion so missliebige Rolle im öffentlichen Leben zu spielen begonnen hat, sind freimaurerische Elemente schon des Öfteren an ihn herangetreten mit dem Hinweise auf irgendeine Wahrsagerin, die in ganz merkwürdiger und rätselhafter Weise in vielen Fällen die Zukunft überraschend richtig vorausverkündet hätte. Der Aufgeklärte möge hier keineswegs über den Leichtgläubigen lachen, der sich derart beeinflussen ließe. Zeigte er dadurch doch nur, wie wenig tiefere Seelenkenntnis er besitzt und wie wenig er weiß, dass Gedanken und Vorstellungen, die in das Hirn des Menschen als Vorausverkündung eines Kommenden eingeprägt werden, bei allem Unglauben doch eine richtunggebende Allgegenwart im Geiste erlangen können, welche das stärkste Gemüt zu erschüttern vermag, wenn darauf folgende Geschehnisse irgend damit übereinstimmen. Abermals ist es tiefe psychagogische Weisheit, die mit geradezu erkenntniskritischem Tiefblicke verfährt, wissend, dass jeder Gedanke, der uns von außen aufgezwungen wird und nunmehr unser Inneres füllt und beschäftigt, trotz allem Widerstand, entgegenstehendes lähmend und entsprechendem Richtung geben, das Tun und Lassen auch des freiesten Geistes zu beeinflussen vermag. So ist es denn für den bewussten Geist in solchen und ähnlichen Fällen dringend anzuempfehlen, will er sich nicht in Wirbel, Verwirrung, Verdrehung und Lähmung aller primär fassenden Kraft hineinziehen lassen, das Ziel derartiger Beeinflussungen kennend, jeglichen Versuch nach dieser Richtung hin ungeprüft abzulehnen. Denn wäre die fassende Kraft auch stark genug, derartige Suggestivversuche abzuschütteln, so ist es doch schade um die Mühe, die es kostet, Denkvorgänge, die uns aufgezwungen werden, zu überwinden. Weiß doch der erkenntniskritisch Geschulte, dass ein verneinter und abgewiesener Gedanke eben dadurch, dass man ihn verneint und abweist, trotz dieses Minusvorzeichens der Ablehnung unser Inneres ebenso sehr erfüllen und ermüdend beschäftigen kann wie ein eigener, selbstgefasster und freudig bejahter Gedanke. 37. Nun aber wollen wir uns mit einem Gebiete beschäftigen, das Jahrtausende hindurch der Sehnsucht der Menschen mit ihrem Wissen über die Gebundenheit ihres kleinen Erdendaseins hinauszureichen, mächtig entgegenkam und immer wieder Zuflucht und Ausgang von Hoffnungen, Wünschen, aber auch Mittel und Waffe für Machtbegierde, seelische Unterjochung und Tatenbeeinflussung gebildet hat. Die Sterndeutung. Wie wir schon oftmals betont haben, kann kein Grübeln und Nachsinnen über irgendwelche geistige Phänomene frommen, wenn der Frage »Was ist es?« nicht die unendlich wichtigere und aufschlussreichere Frage »Wie ist es entstanden?« voraus und vorangeht. dass der Orient, die Geburtsstätte sowohl erster astronomischer Kenntnisse als auch Hand in Hand damit, sie mächtig überwuchernd astrologischer Deutungen und Systeme werden musste, ist begreiflich. Denn nicht nur ist der unendlich reichere und stärker in die Augen springende südliche Sternenhimmel als Fixationsmaterial dem südlichen Menschen näher gerückt, der Tag, der im nordischen Klima ganz der tätigen Gestaltung gewidmet ist, absorbiert die Kräfte derart, dass fassende geistige Überschüsse für das Studium des nächtlichen Himmels spät erst und nur bei vereinzelten Individuen auftreten, wohingegen die Blendung, die Qual der tropischen Glut, die Einförmigkeit der Wüste, die arbeitslos reifenden Früchte nicht zur Tagesfixation antreiben und Überschüsse fassenden Geistes, wenn die Nacht anbricht, mit ihrer labenden Kühle dem Sternenhimmel unverbraucht zuströmen können. Kommt noch hinzu, dass die zählende Begabung, wie wir sie ja als Ergebnis des Hirtenlebens in Geist und Judentum darzustellen wussten, an den Sternen sich immer wieder versuchen mag, bis die Notwendigkeit der unendlichen Fülle durch eine räumliche Gliederung der Himmelskuppel Herr zu werden, nach einer Einteilung in Felder verlangt, in welchem dann die zu genannten Sternbildern zusammengeschauten Einzelsterne untergebracht werden können, so ist für den Erkenntniskritiker das Entstehungsmaterial für die Sterndeutung gegeben, die, wenn sie ungeprüft hingenommen wird, Dinge menschlicher Erfindung und Ausdeutung ihrerseits als gegebene kritiklos sich entfalten lässt. Hier aber wird uns unser aus Geist und Judentum gewonnenes unerschütterliches Wissen um Rang und Stellung der Zahl im Denkbereiche unschätzbare Dienste leisten. Eine Weltdeutung, welche, wie etwa noch die griechische, in erkenntniskritischer Selbstbesinnungslosigkeit auf der kindlich einfältigen Stufe desjenigen steht, der Ergebnisse des menschlichen Geistes für an sich Seiendes hinzunehmen wagt, kann in dem Satze gipfeln, das Wesen der Dinge ist die Zahl. Wohingegen wir in bewusster Umdrehung dieses Spruches, welcher der Zahlenmystik und der unendlichen Fülle des aus ihr erfließenden Aberwitzes Tür und Tor öffnet, sagen dürfen, das Wesen der Zahlen sind die Dinge, insofern nämlich die Fixation eines dinglichen Eins als menschliche Geistestat vorausgehen muss, auf das die Fixationsbewegung des das jeweilige Ding vernachlässigenden Zählaktes sich entfalten könne. Mit dieser unerschütterlichen Erkenntnis bewaffnet, wollen wir nun an das herantreten, was Voraussetzung und Grundbedingung auch der späten abendländischen astrologischen Deutungsversuche geworden ist. Den Zodiakus, den Tierkreis. Das heißt also deutlicher und aufschlussreicher umschrieben, jenes Schema eines von einem Mittelpunkt aus durch 12 in gleichen Winkelabständen voneinander entfernten Radien geteilten Himmelsraumes, der derart auf die Seefläche projiziert wird, dass die 12 nun entstehenden Ausschnitte, die Tierkreiszeichen, zur Aufnahme von Gestirnen, deren im Tierkreis wechselnde Stellung immer wieder festgestellt und einregistriert werden kann, dienen.